absurd ist das, wenn man schaffen muss. Die Rente genießt nicht jeder, es kann ihm passieren, dass er einen Schlaganfall trifft. Ist frühzeitig dann ein Apoplex, jo. Ach, da fällt mir gerade an, fange ich gleich schon mal an. Der Mann am Keyboard, der Jupp, der gibt es jetzt ein spezielles Solo. Iberischer Art. Bleiben wir noch beim Thema Maloche. Ja, jetzt kommen die Lehrer dran. Ja, richtig. Ganz arm.